بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Wenn der Himmel sich spaltet und auf seinen Herrn hört, und es ist ja rechtens für ihn, und wenn die Erde ausgedehnt wird und herauswirft, was in ihr ist und sich entleert, und auf ihren Herrn hört, und es ist ja rechtens für sie. O du Mensch, du mühst dich hart zu deinem Herrn hin, und so wirst du ihm begegnen. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Was nun jemanden angeht, dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird, der wird einer leichten Abrechnung unterzogen, und er wird erfreut zu seinen Angehörigen zurückkehren. Was aber jemanden angeht, dem sein Buch hinter seinem Rücken gegeben wird, der wird nach Vernichtung rufen und der Feuerglut ausgesetzt sein. Er war ja froh inmitten seiner Angehörigen. Er meinte ja, dass er nicht zurückkehren würde. Ja doch, gewiss, sein Herr sieht ihn wohl. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Nein, ich schwöre beim Abendrot und der Nacht und dem, was sie zusammentreibt, und dem Mond, wenn er voll geworden ist. Ihr werdet eine Schicht nach der anderen besteigen. Was ist denn mit ihnen, dass sie nicht glauben? Und wenn ihnen der Koran vorgelesen wird, sich nicht niederwerfen. Aber nein, diejenigen, die ungläubig sind, erklären ihn für Lüge. Doch Allah weiß sehr wohl, was sie in ihren Herzen für sich behalten. So verkünde ihnen schmerzhafte Strafe, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Für sie wird es einen Lohn geben, der nicht aufhört.